Die Vorsteherin des Instituts für Abrüstung und Frieden vom Außenministerium der DVJK, Cai Yongmi, veröffentlichte am 25. November einen Kommentar mit dem Titel »Mit einem todkranken, tollwütigen Hund hat man nur zu verlieren«. Im Kommentar hieß es, die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye, die nach den Ratschlägen einer billigen Schamanin den Staat in falsche Richtung verwaltet und so den südkoreanischen Bürgern Schamgefühl für eigenes Land geschenkt hatte, erklärte ihnen nun einen sogenannten Krieg, was die ganze Welt verblüfft. Sie hatte mal bei ihrer Entschuldigung bei der Bevölkerung im Fernsehen mit Tränen in den Augen versichert, dass sie für die Klärung der Skandalaffäre ihr Bestes tun und auch die staatsanwaltschaftliche Untersuchung akzeptieren wolle. Das war aber ein Trick für die Ausflucht von der Krise. Schon nach wenigen Tagen stößte sie all ihre Worte um, was in ganz Südkorea die Kritiken ins Leben rief, dass diese Frau sowohl den Rücktritt als auch die Ermittlung abgelehnt und einen Krieg gegen das Volk erklärt habe. Wie zu Hause, so auch draußen, heißt in einem koreanischen Sprichwort. Die Unwissenheit und Eigenmächtigkeit der südkoreanischen Präsidentin zeigen sich auch nach außen hin. Mit der Hoffnung, ihren Dienstherren Gefallen zu tun, dafür von ihnen Gunst zu erlangen und so sich zu retten, setzt sie sich rücksichtslos gegen den Frieden und die Sicherheit der Region ein, indem sie trotz des einmütigen Widers im In- und Ausland die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea forciert und mit Japan das Abkommen über den Schutz der militärischen Informationen abschließt. Park Geun-hye hat die elementarste Urteilkraft verloren, sodass sie die Zeittendenz und ihre eigene Lage nicht erkennen kann. Auch wenn sie mit Ach und Krach versucht, an der Macht zu bleiben, kann sie ihrem bitteren Ende nicht entgehen. Auch viele Länder, die in der Vergangenheit das dreckige Wesen von Park Geun-hye als Puppe einer Schamanin nicht richtig erkannt und sich mit ihr verkehrt hatten, sind von ihr völlig enttäuscht. Mit einem todkranken, tollwütigen Hund hat man ja nur zu verlieren und durch den Umgang mit Park Geun-hye erntet man nur Schande und Unehre.